Unternehmen Arche Noah. Ein Hörspiel von Marie-Louise Kaschnitz. Henry! Herr Präsident, man hat nach Ihnen gefragt. Ich war im Garten. Ich habe den Fernsehleuten die Plätze angewiesen, die wir Ihnen heute Abend einzunehmen gestatten. Es ist heiß. Ich schwitze. Was jetzt? Ihre Rundfunkansprache, Herr Präsident. Ach so, ja. Schreiben Sie. Das Unternehmen Arche Noah geht seinem Ende entgegen. Ein glückliches Ende, wie man wohl behaupten darf. Die 12 von uns ausgesuchten und auf umsichtige Weise vorbereiteten Paare sind in bester Stimmung. Was Ihnen, oder genauer gesagt einem von Ihnen bevorsteht, wissen Sie noch nicht. Warum räuspern Sie sich, Henry? Ich erlaube mir zu erinnern. Für diejenigen unter unseren Hörern, die unser Unternehmen nicht verfolgt haben, soll nach behördlicher Anordnung jeweils ein kurzer Abriss... Langweilig, höchst langweilig. Ich möchte wissen, wer außer den konkurrierenden Paaren nach 8 Wochen täglicher Rundfunkmeldungen und Pressenotizen von dem Unternehmen Arche Noah nichts erfahren haben sollte. Leute auf Schiffen, in Berghütten, auf Eisschollen. Auf was? Auf Eisschollen, abgetrieben in der Arktis. Fantasieren Sie nicht, Henry. Schreiben Sie. Wie sich unsere Hörer erinnern werden... Sie brauchen den Text nicht neu zu erfinden. Ich habe ihn hier, ich lese vor. Das Internationale vom Konzern Interbiorama in Verbindung mit den Fernseh- und Rundfunkanstalten Alpha und Gamma finanzierte Unternehmen Arche Noah zwecks Überlebens eines unbescholtenen, zeugungskräftigen und intelligenten Menschenpaares, welches in einer Art von moderner Arche unterzubringen und mit allem postkatastrophal Notwendigen zu versehen... Henry! Bitte, Herr Präsident? Der Stil ist schlecht. Sie senden den Text seit 12 Wochen täglich. Es ist Ihnen nie etwas aufgefallen. Aber heute fällt es mir auf. Miserabel. Ich könnte... Ja, Sie könnten. Allein. Aber zuerst bestellen Sie mir eine Limonade. Es ist heiß. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich denke an meine Tochter. Ich weiß. Paar Nummer 9. Eine Limonade für den Präsidenten. Die Dame hat bei dem Zwischenexamen für Selbstentbindung nur 3 Punkte gemacht. Ist das wahr, Henry? Ich muss mich setzen. Die Kommission zur Auswertung der Punktzahl... Um 17 Uhr. Das Ergebnis wird um 18 Uhr bekannt gegeben. Bei gleicher Punktzahl wird das losgezogen. Wie üblich von einem Waisenkind. Das Waisenkind ist bereits eingetroffen und hat Schokolade und Kuchen bekommen. Um Gottes Willen, was ist das? Herr Präsident, sind nervös. Es ist das Telefon. Ja, natürlich, das Telefon. Aber ich will nicht sprechen. Ich spreche nicht. Ich muss meine Stimme schonen. Ich muss durchhalten. Ja, den Präsidenten? Nein, das geht nicht. Der Präsident hat eine... Ja, eine Sprachstörung. Aber Henry... Nein, keinen Schlaganfall. Was? Rein mechanisch. Die Zunge. Geben Sie her, Henry. Reden Sie keinen Blödsinn. Das Laboratorium. Dr. Bonafide, eine Mitteilung meiner Tochter betreffend. Streng vertraulich. Selbstverständlich. Sehr erfreulich. Vielen Dank. Ich gratuliere, Herr Präsident. Ich nehme an, Sie werden Großvater. Mir ist nicht zum Lachen. Haben Sie denn keinen Sinn dafür, Henry, dass sich heute Nacht etwas Ungeheuerliches begibt? Wären Sie nicht gern der junge Mann, der die heiligsten Güter der Menschheit hinüberrettet in eine bessere Zeit? Oh Gott, nein. Nein? Und das müssen Sie mir erklären. Nehmen Sie eine Zigarette, Henry. Es ist auch Cognac im Schrank. Nein, Herr Präsident. Wir werden keinen Cognac trinken und ich werde Ihnen nichts erklären. In 3 Minuten erwarten wir den Führungsberichterstatter und ich muss vorher noch die Rundfunkansprache entwerfen. Schön. Beschreiben Sie diese 12 Wochen einer vollkommenen... Wie haben wir das genannt? Wir hatten verschiedene Bezeichnungen dafür. Je nachdem, ob es sich um die Öffentlichkeit oder um die Internierten handelte. Die Internierten, wie Sie sich ausdrücken, Henry. Sie waren interniert. Sie hatten 3 Monate lang keinerlei Kontakt mit der Außenwelt und durften nur den Hausrundfunk hören. Es wurde ihnen gesagt, dass es sich um eine Auslese handle. Sie hatten den Ausdruck Elitherium geprägt. Ja, ja, Elitherium. Das Wort stammt von mir. Gefällt es Ihnen nicht? Nicht besonders. Aber ich werde es heute noch einmal verwenden. Ich werde sagen, wie glücklich die jungen Leute sind, aus deren Mitte das Paar der Zukunft ausgewählt wird. Wie sie, noch in Unkenntnis des eigentlichen Zweckes ihrer Schulung, mit Freuden lernen und mit Freuden miteinander ins Bett gehen. Henry! Der Führungsberichterstatter. Er heißt Cliff. Ich weiß, dass er Cliff heißt. Ich bin kein Trottel. Herein! Verzeihen, Herr Präsident. Ich bin um 3 Minuten zu spät. Peinliche Zwischenfälle. Zwischenfälle? Ich sitze am Bildschirm wie immer. Wie immer? Wie immer, bevor ich die Ehre habe, dem Herrn Präsidenten über seine Schützlinge zu berichten. Henry, warum sehen Sie mich so an? Sehen Sie weg, Henry. Ich will nicht, dass Sie Herrn Cliff... Dass Sie Herrn Cliff irritieren. Schreiben Sie die Rundfunkansprache. Hier im Zimmer? Ja, hier im Zimmer. Bitte? Fahren Sie fort, Herr Cliff. Ja. Ich sitze also vor dem Bildschirm und blende der Reihe nach die verschiedenen Bungalows ein. Nach Ihrer Vorschrift beobachte ich das Verhalten jedes einzelnen Paares einige Minuten lang. Paar Nummer 1 macht die vorgeschriebene Bodengymnastik. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt, Henry. Paar Nummer 2 hatte offenbar die letzte Aufgabe noch nicht abgeliefert. Mann und Frau saßen an ihren Schreibtischen und starrten bedrückt vor sich hin. Weiter, die Zwischenfälle. Der erste Zwischenfall ereignete sich im Bungalow 6, der zweite im Bungalow 11. Der Bungalow 6 heißt auch der Rosenbungalow. Ich weiß, Tuba-Rosen überall. Ein kleines Paradies. Die jungen Leute im Tuba-Rosen-Bungalow waren außerordentlich schlecht gelaunt. Sie stritten sich und bezeichneten einander mit den Namen unsauberer Tiere. Am Ende gingen sie mit Stühlen aufeinander los. 2 Stuhlbeine und 1 Sitzkissen wurden dabei ruiniert. Ich hatte mein Tonbandgerät eingestellt. Ich habe es mitgebracht, wenn Sie wollen. Nein, nein, nein, es genügt, dass Sie es sagen. Mit Stühlen. Das Paar scheidet aus. Der Bungalow Nummer 11 ist der Bungalow der weißen Orchideen. Er hat eine hübsche Terrasse, auf der Schaukelstühle stehen. Das Paar saß auf dem Fußboden und trank aus Zahnputzgläsern Schnaps. Schnaps. Es gibt keinen Schnaps im Eliterium. Es gibt Obstsäfte. Und jeden Sonntag für jedes Paar 1/2 Liter Wein. Es war Schnaps. Ich konnte das Etikett auf der Flasche deutlich sehen. Außerdem waren die jungen Leute betrunken. Sie versuchten mit Hilfe von Möbelstücken, die sie aufeinander türmten, eine Art von Leiter zu errichten. Sie wollten über die Mauer... Fliehen? Nein, Henry, nur hinübersehen. Der junge Mann... Erlauben Sie, dass ich jetzt mein Band... Hey, halt doch den Tisch fest! Ich flieg ja runter. So... Jetzt kannst du auf meine Schultern steigen. Hören Sie auf, Cliff. Man muss doch endlich mal sehen, wo dieser verdammte Scheißkasten ist. Ich flehe Sie an. Hören Sie auf. Es hat geklopft. Erlauben Sie, dass ich nachsehe? Es ist die Limonade und der Herr Pfarrer. Sie müssen nicht glauben, Herr Pfarrer, dass einer von uns... Natürlich nicht. Natürlich nicht. Sie erlauben, dass ich mich setze. Sie sehen mitgenommen aus... Wir sind alle mitgenommen. Herr Cliff, Sie können gehen. Aber Herr Präsident... Leider müssen wir diese bedauerlichen Vorfälle der Kommission melden. Die jungen Leute sind nervös. Sie ahnen etwas. Aber das ist noch kein Grund... Man hätte Ihnen sagen sollen, wozu Sie hier sind. Wer ist denn das? Mein neuer Sekretär. Er heißt Henry. Leben Sie wohl, Herr Cliff. Bleiben Sie am Bildschirm. Berichten Sie. Jawohl, Herr Präsident. Ein schwüler Tag, Herr Pfarrer. In jeder Beziehung. Sie haben unsere jungen Leute besucht? Einige. Einige Paare. Und die jungen Leute waren erfreut, Sie zu sehen? Gewiss. Sie langweilen sich. Außer bei den Unterrichtsstunden kommen sie mit niemandem zusammen. Es war, soviel ich mich erinnere, Ihre Aufgabe, sie darauf vorzubereiten. Ich sollte Ihnen an diesem letzten Tage von der Arche Noah sprechen. Ein Glas Limonade oder ein Cognac, Herr Pfarrer? Erzählen Sie. Einen Cognac, wenn ich bitten darf. 5 Minuten. Was sagen Sie? Ich sehe auf den Terminkalender. In 5 Minuten kommt der Gärtner wegen des Blumenarrangements für die Feier. Ihr Sekretär geht mir auf die Nerven. Könnte er nicht? Nein, er kann nicht. Er muss das Telefon bedienen und im Zimmer sein, wenn ich abgerufen werde. Erzählen Sie, Herr Pfarrer. Ich habe meine Besuche der Reihe nach gemacht. Paar 1 und 2 wussten nicht, wer Noah war. Der junge Mann von Nummer 3 hatte von ihm als von einem unanständigen Trinker gehört. Als ich die Geschichte erzählte, wollten alle wissen, ob sie zum Pensum gehöre. Sobald ich diese Frage verneinte, hörten sie nicht mehr zu. Ein einziger... Schreiben Sie weiter, Henry. Nummer 5. Intelligent, gebildet, frech. Wieso frech? Er fragte sofort, worauf ich hinaus wolle und ob man etwas Ähnliches auch hier im Sinn habe. Danach bezichtigte er mich des Unglaubens. Des Unglaubens? Sie? Oder des Mangels an Gottvertrauen. Gott, sagte er, habe Noah versprochen, dass eine zweite derartige Katastrophe niemals stattfinden werde. Hat er das? Ja, ich glaube, ja. Ich bin ganz durcheinander. Ich habe nicht gewagt, weitere Besuche zu machen. Was wollen Sie, Henry? Es ist 4.30 Uhr. Der Gärtner erwartet Sie in der Halle. Kommen Sie mit, Herr Pfarrer. Wir werden über den Blumenschmuck bestimmen und das wird Sie auf andere Gedanken bringen. In diesem Augenblick, meine Damen und Herren, ist es im Elytherium friedlich und still. Die Rosen duften und die Bienen schwingen sich über die weißen Mauern, welche die Gärten der Bungalows voneinander trennen. Unsere jungen Paare haben geruht und werden jetzt je nach Wunsch mit Tee, Kaffee oder Schokolade bedient. Die ehrwürdige Gestalt des Pfarrers geht... Nein. Wandelt durch die Gänge und pocht bald an diese, bald an jene Türe. Noch einige Augenblicke der Sammlung, während drüben im Konferenzzimmer schon die Ergebnisse der Preisaufgabe zusammengerechnet werden. Vom Computer ausgewertet werden. 12 Paare und eines davon wird heute Nacht seinen Weg in die Zukunft antreten. 12 Paare und eines ist dazu bestimmt, den Saphir, diese moderne Arche, zu besteigen. Mit den auf Mikrofilm und Tonbändern festgehaltenen heiligsten Gütern der Menschheit, mit Pflanzen, Samen und eingefrorenen Tieren, werden diese jungen Leute eine mögliche Katastrophe überstehen. Sie werden auf die Erde zurückkehren und mit ihnen und ihren Kindern wird das Leben neu beginnen. Glück auf, möchte man rufen, aber halt, noch ist es zu früh. Erst heute Nacht wird im Elytherium... Im Narrenhaus. Was ist ein Narrenhaus? Gott, bin ich erschrocken. Wer sind Sie? Beantworten Sie zuerst meine Frage. Das darf ich nicht. Ich habe keine privaten Meinungen. Ich bin der Sekretär des Präsidenten. Wie heißen Sie? Ich habe keinen privaten Namen. Ich bin das Fräulein Sieben. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie einer der Prüflinge sind. Den Prüflingen ist das Umhergehen auf dem Camp Elytherium verboten. Sie dürfen ihre Bungalows nur verlassen, um in Begleitung von Amtspersonen den Sportplatz, den Konzertsaal oder die Unterrichtsräume aufzusuchen. Danke, Herr Lehrer, ich weiß. Die Bewachung lässt heute zu wünschen übrig. Darf ich mich setzen? Sie bekommen den besten Stuhl, den des Präsidenten. Wie ist er der Präsident? Ein Schwätzer. Pardon, ich bin schon wieder aus der Rolle gefallen. Übrigens werden Sie ihn heute Abend sehen. Er wird den Spruch der Jury verkünden und das auserwählte Paar... Was geschieht mit dem auserwählten Paar? Das ist ein Geheimnis. Rauchen Sie? Manchmal, wenn ich nervös bin. Sie sind nervös? Feuer? Oh, beinahe hätten Sie mir die Wimpern abgesenkt. Sie haben ein merkwürdiges Feuer, Herr Sekretär. Direkt aus der Hölle. Wenn ich hinter dem Schreibtisch hervorkomme, werden Sie meinen Pferdefuß sehen. Sie haben noch nicht erklärt. Wieso ich hier bin, was ich hier suche? Sie haben wahrscheinlich etwas läuten gehört. Offen gestanden, ja. Der Pfarrer geht umher und erzählt eine biblische Geschichte. Die Prüflinge, wie sie uns zu nennen belieben, unterhalten sich darüber über die Gartenmauern hinweg. Sie lachen über den alten Pfarrer, der sie nach der Arche Noah fragt. Und Sie? Sie lachen nicht? Nein, ich lache nicht. Ich habe die Geschichte nie komisch gefunden. Ein Mann, der sich rettet, während alle anderen zugrunde gehen. 2 Kühe, 2 Schweine, 2 Ziegen, 2 Hühnchen. Alles, damit nur er keinen Mangel leidet. Natürlich hat er sich geniert. Er hat etwas von einem Auftrag Gottes gefaselt. Wahrscheinlich hat er später denen, die sich an die Arche anklammern wollten, die Hände abgehackt. Warum sehen Sie mich so an? Ich frage mich, was der Herr Sieben über den alten Noah denkt. Der Herr Sieben hat nicht zugehört. Er lernt immer noch. Er ist der beste Mathematiker und der fleißigste von uns allen. Er bildet sich ein, dass noch eine mündliche Prüfung stattfindet und beschäftigt sich mit Kybernetik. Aber es findet auch keine mündliche Prüfung mehr statt. Nein. Es werden nur noch die Preise verteilt. Ja. Ich weiß nicht, warum Sie plötzlich so einsilbig sind. Nichts als Ja und Nein. Sie waren doch zuerst recht redselig. Sie waren drauf und dran, mir ein Geheimnis zu verraten. Ich bin es immer noch. Wie stehen Sie? Was soll das heißen? Wie stehen Sie? In der Punktbewertung. Das weiß ich doch nicht. Natürlich wissen Sie es. Sowas fühlt man doch. Also kochen. Gut. Medizin, Pharmakologie, Botanik. Gut. Anfertigen von einfachen Kleidungsstücken. Gut. Aufsatz, Fischfang, Fallenstellerei, alles gut? Ich glaube... Und Ihr Verlobter? Ebenfalls gut in allen Fächern? In Physik, Chemie, Hausbau, Fährten suchen, Elektrotechnik, Anlage eines kleinen Kraftwerks, Veterinärmedizin, Viehzucht, gut, ja? Dann sind Sie verloren. Dann sind wir verloren? Wenn wir den ersten Preis bekommen, sind wir verloren? Nur meiner Ansicht nach. Meiner ganz unmaßgeblichen Ansicht nach. Fragen Sie, Cliff. Der Präsident. Er darf Sie nicht sehen. Ich muss Sie verstecken. In den Waschraum. Lassen Sie sich nicht einfallen, herauszukommen. Und husten Sie nicht. Benvenuto, Presidente. Wie? Ich sagte, willkommen, Herr Präsident. Sie sind ein Narr. Außerdem parfümieren Sie sich. Es riecht nach Parfum. Die Seife des Herrn Pfarrers. Der Geruch ist mir schon vorhin aufgefallen. Wollen Sie meine, Ihre Rundfunkansprache hören? Es ist 15.40 Uhr und Sie müssen den Besuch des Herrn Perez empfangen. Er ist einer dieser Hauptaktionäre der Interbiorama AG. Sein Sohn ist der männliche Teil von Paar Nummer 12. Es interessiert mich, woher Sie das alles wissen. Ihr Vorgänger war bei weitem nicht so gut informiert. Übrigens können Sie die Jalousien heraufziehen. Die Sonne ist weg. Der Seewind kommt. Sehen Sie nach, wer da ist. Herr Direktor Perez. Verehrter Freund, ich bringe den Börsenbericht. Seit Beginn unseres Unternehmens Arche Noah sind die Aktien der Interbiorama um 90 Punkte gestiegen. Der Verkauf unserer Produkte... Sehr erfreulich. Ich frage mich nur, lieber Perez, wie Sie hereingekommen sind. Die Klausur... Kleinigkeit, lieber Freund, Kleinigkeit. Die Schwester Ihres Pförtners arbeitet in einem meiner Betriebe. Ihr Mann hat sie verlassen, sie hat 5 kleine Kinder. Ich habe nur gesagt... Was haben Sie gesagt, Herr Direktor? Wer ist eigentlich der junge Mann? Mein neuer Sekretär. Aha. Schreiben Sie Henry und stören Sie nicht. Aber nicht doch, nicht doch. Ich freue mich doch, wenn junge Leute... Also, ich habe dem Pförtner einen Gruß von seiner Schwester ausgerichtet. Danach habe ich gesagt, dass die Zeiten gut sind, dass aber auch einmal wieder andere Zeiten kommen. Und was soll ich Ihnen sagen? Schon war ich drin. Ja. Jetzt erkläre ich Ihrem jungen Mann etwas und er hört gar nicht zu. Schöne Aussicht haben Sie hier. Ja, eine schöne Aussicht. Man sieht den Urwald und den Strand. Und wenn man sich auf einen Stuhl stellt, sieht man noch etwas anderes. Was sieht man, wenn man sich auf einen Stuhl stellt, lieber Präsident? Das Ding. Das Ding? Ah, ich verstehe. Ich möchte es sehen. Nein, Sie können sich nicht auf einen Stuhl stellen. Sie sind zu schwer. Außerdem bekommen Sie es heute Abend ohnehin zu sehen. Wenn Ihre Gefühle es nicht erlauben, persönlich anwesend zu sein, können Sie die ganze Sache am Fernsehschirm verfolgen. Meine Gefühle, Präsident? Ich habe nicht auf Ihren Sohn angespielt. Ihr Sohn ist, wie ich höre, ein mittelmäßiger Mathematiker. Außerdem schießt er schlecht. Er hat wenig Aussichten. Aber er könnte doch. Er könnte doch Aussichten haben. Die Prüfungsergebnisse sind noch nicht veröffentlicht. Ich würde kein Opfer scheuen, wenn Sie eine kleine Korrektur... Noch eine kleine Korrektur. Und Ihre Ansprache ist fertig, Herr Präsident. Das Aufnahmegerät ist vorbereitet. Der Techniker wartet. Hetzen Sie mich nicht, Henry. Ich möchte mich noch vorher von meinem Freunde verabschieden. Ich möchte ihn zum Portal begleiten, damit er sich nicht verirrt und seine kostbare Zeit verliert. Nach Ihnen, Direktor. Nach Ihnen, Präsident. Sie können herauskommen, Fräulein. Wer war der unangenehme Mensch? Niemand. Ein Vater. Vätern, die ihre Söhne zu Ahnherrn eines neuen Geschlechts machen wollen, sind alle Mittel recht. Ich verstehe nicht. Sie verstehen sehr gut. Wie heißen Sie? Habe ich das nicht schon gesagt? 7. Das ist ein Paar. Das sind 2. Ich möchte Ihren Taufnamen wissen. Den, der früher gegolten hat und der wieder gilt, wenn... Wenn was? Wenn Sie verlieren. Wenn Sie keinen Preis bekommen und nach Hause zurückkehren dürfen. Wenn Sie wieder ins Büro gehen, auf die Universität oder sonst wohin. Wie heißen Sie also? Maria. Mit Y und Sie? Henry. Mit Y. Herr Y und Fräulein Y. Wenn wieder einmal so makabre Spiele gespielt werden, sind wir ein Paar. Hören Sie, Maria. Warum sind Sie so unruhig und laufen im Zimmer herum? Sie gefallen mir sehr. Weil der Präsident jeden Augenblick zurückkommen kann. Weil Sie mir vorher noch einen Gefallen tun müssen. Mit dem größten Vergnügen. Ich hole Ihnen den Mond vom Himmel. Oder ein Glas Cognac aus dem Schrank. Wahrscheinlich ziehen Sie den Cognac vor. Es scheint, dass heute alle Leute das Bedürfnis haben, Cognac zu trinken. Ich will keinen Cognac. Ich will das Ding sehen. Wie ich gehört habe, sieht man es, wenn man auf einen Stuhl steigt. Ich kann auf einen Stuhl steigen. Ich bin nicht so schwer. Bitte nein. Was soll das heißen, bitte nein? Übrigens kann ich es auch ohne Ihre Erlaubnis tun. Sie brauchen mir nicht einmal die Hand zu geben. Da, sehen Sie. Da stehe ich auf dem Stuhl. Und jetzt auf dem Tisch. Ich stehe auf dem geheiligten Schreibtisch Ihres Präsidenten. Ich sehe... Nun? Was sehen Sie? Nichts Besonderes. Das Meer. Ein bisschen mehr Meer als von unten. Dann ist es gut. Vorn den Urwald, dahinter gelben Sand. Weit draußen ein Schiff. Ja. Ja, ein Schiff. Kommen Sie herunter, Maria. Oder überhaupt kein Schiff. Etwas viel Unheimlicheres als ein Schiff. Etwas Rundes, das blitzt. Blaue Blitze. Saphirblaue. Ich rufe Sie danach. Hören Sie den Präsident, Maria? Er darf Sie nicht auf seinem Schreibtisch finden. Springen Sie! Jetzt sind Sie in meine Arme gesprungen. Fort, Maria. In den Waschraum. Jedes Mal, wenn ich hereinkomme, Henry, laufen Sie im Zimmer herum. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Ihr Vorgänger seine Arbeit nie unterbrach und dass ich ihn deswegen sehr geschätzt habe. Aber es hat keinen Sinn, sich mit Ihnen herumzuärgern. Morgen ist ohnehin alles vorbei. Wie es scheint, stimmt diese Tatsache Sie melancholisch, Herr Präsident. Melancholisch? Nun ja, der Ausdruck ist etwas stark. Aber eine Aufgabe ist eine Aufgabe. Und wenn man wie ich sein Bestes daran gesetzt hat... Außerdem ist der Gedanke, dass während dieses junge Paar auf seiner fliegenden Insel... Ich meine, der Gedanke, dass wir anderen alle... Wer sagt denn das? Sie scheinen die Zeitungen nicht zu lesen. Ich kann Ihnen jetzt keine Nachhilfestunden geben. Ich kann Ihnen nicht in 5 Minuten die Weltlage und den Stand des atomaren Wettrüstens erklären. Die fähigsten Köpfe sind überzeugt alte davon... Alte Köpfe. Bitte, wenn Sie so wollen, Menschen mit Erfahrung. Mit der Erfahrung, dass solange es Menschen gibt, diese Menschen nur darauf aus sind, einander den Garaus zu machen. Mit der Erfahrung, dass weil es immer Krieg gegeben hat, es auch immer wieder Krieg geben muss. Leute mit solchen Erfahrungen taugen nichts. Ich frage mich, warum Sie so schreien. Wollen Sie denn das ganze Haus mit Ihren unreifen Ansichten bekannt machen? Das ganze Haus nicht. Na also, was Sie da geschrieben haben, ist ja ganz ordentlich. Ich werde es jetzt aufs Band lesen. Nebenan, Herr Präsident, nebenan. Wieso nebenan? Im kleinen Besuchszimmer. Die Akustik ist dort ausgezeichnet. Hier stört, ja, sehen Sie, das Telefon. Sind Sie zu sprechen? Ich bin nicht zu sprechen. Ich bin beschäftigt. Ich bin nebenan. Ja? Nein, Fräulein, der Herr Präsident ist nicht zu sprechen. Kann ich etwas ausrichten? In 10 Minuten. Ja, danke, ich notiere. In 10 Minuten werden Sie die vorläufigen Ergebnisse der Punktauszählung durchgeben. Dem Präsidenten persönlich, ja natürlich nur persönlich. Ja, ich höre noch. Ja... Wie das Programm es vorsieht, die feierliche Trauung der 12 Paare ist auf 20 Uhr festgesetzt. In der anschließenden Feierstunde werden die Namen des mit dem ersten Preis bedachten Paares bekannt gegeben. Ja, Dem gewinnenden Paar wird eröffnet, wozu es ausersehen ist, und es wird ihm Gelegenheit gegeben, sich von seinen Eltern zu verabschieden. Um 22 Uhr. Um 22 Uhr wird das Paar mit dem Hubschrauber zum Saphir gebracht und mit allen dort bestehenden Einrichtungen vertraut gemacht. Um 24 Uhr verlassen die Instrukteure den Saphir und das Paar bleibt allein zurück. Ja? Haben Sie alles? Danke, Liebling. Sie sind nicht mein Liebling. Nein, wirklich, das sind Sie nicht. Sie dürfen mich aber jetzt nicht aufhalten. Ich muss eine Gefangene befreien. Kommen Sie heraus, Maria. Sie sollten sich kämmen. Aber wahrscheinlich haben Sie keinen Kamm. Ich habe gar nichts. Ich bin weggelaufen, ohne etwas zu sagen. Und jetzt muss ich zurück. Zuerst werden Sie sich frisieren. Ich werde Ihnen meinen Kamm geben und Sie können meine Augen als Spiegel benutzen. Wie ist Ihr zukünftiger Mann? Wie er ist? Gescheit. Und strebsam. Das habe ich schon gehört. Er sieht gut aus. Alle hier eingesperrten Männer sehen gut aus. Alle sind gesund und werden gesunde, gut aussehende Kinder zeugen. Alle sind gescheit. Und keiner hat so ketzerische Ansichten wie ich. Ihr Spiegel ist müde, Fräulein. Und Sie sind schön genug. Danke, lieber Spiegel. Kommen Sie uns besuchen, wenn wir verheiratet sind? Wollen Sie? Nein. Wahrscheinlich werde ich Sie auch gar nicht besuchen können. Warum nicht? Darum. Herein! Nanu! Ich bin das Waisenkind. Ich soll mich beim Herrn Präsidenten melden. Ich bin der Präsident. Und das ist die Frau Präsidentin. Du kannst ihr die Hand küssen. Grüß Gott, Frau Präsident. Wo sind denn die Helmchen? Was für Helmchen? Oder der Sack mit den Kugeln. Eine schwarze und eine weiße. Oder die Spielkarten. Ich habe das alles schon gemacht. Ich bin geschickt. Was soll das heißen? Du bist geschickt? Ja, ich habe geschickte Finger. Finger, die sehen können. Eine kleine Kerbe, einen feinen Riss. Die Karten ein bisschen verbogen. Ich muss nur wissen. So, du musst nur wissen. Erlauben, Herr Präsident, mein Notizbuch. Da stehen die Zahlen drin. Was für Zahlen? Ja, von den Herrschaften Eltern. Was? Was die Herrschaften Eltern mir geben, wenn... Also ich lese mal vor. Herr Justizrat Dorwil, $100. Herr Jiménez, $150. Mr. Timlin, $200. Herr Direktor Perez, auch $200. Vielleicht hat der Präsident auch einen Wunsch? Vielleicht. Herr Müller zahlt mir 1000 D-Mark, wenn ich das Paar Nummer 4 durchbringe. Und Sie, Herr Präsident? Ich zahle dir das Doppelte, wenn du das Paar Nummer 7 verlieren lässt. Der Präsident, ja? Ja, der spricht seine Rede auf Band. Auf Mikrofilmen festgehaltenen heiligsten Gütern der Menschheit, mit Pflanzensamen und eingefrorenen Tieren, eine mögliche Katastrophe zu überstehen und das Leben aufs... Verschwinde, Waisenkind! Glück auf, möchte man... Warte auf den Gang! Aber halt! Noch und du, Maria, heute Nacht nein, im Elitherium du bleibst hier. Du legst dich auf die Couch und machst die Augen zu. Henry, Sie haben Damenbesuch. Herr Präsident, die Dame ist der weibliche Teil von Paar Nummer 7. Sie hatte Kopfschmerzen und wollte sich in der Apotheke ein Mittel holen. Sie hat sich verirrt. Ich habe ihr aus der Büroapotheke des Herrn Präsidenten ein Aspirin gegeben. Die Tablette wirkt nur, wenn man etwa 20 Minuten in horizontaler Lage... Ja, gewiss, ich sehe das ein. Aber muss sie gerade hier... Das Zimmer des Herrn Präsidenten ist das einzige im ganzen Verwaltungsgebäude, in dem sich eine Couch befindet. Die Dame schläft jetzt und wir dürfen sie nicht stören. Wir müssen leise sprechen. Wenn Sie erlauben, lege ich eine Decke über das Telefon. Die 10 Minuten sind gleich vorbei. Welche 10 Minuten? Die Ergebnisse der Auszählung sollten durchgegeben werden. Wahrscheinlich haben Sie sich verzählt und müssen noch einmal von vorn anfangen. Wir hätten jetzt Zeit. Zeit? Wozu? Ich könnte dem Herrn Präsidenten meine Ideen entwickeln. Ihre Ideen? Also offen gestanden, Henry, ich bin etwas müde. Ich möchte mich lieber ans Fenster setzen und gar nichts tun. Es ist endlich kühler geworden. Der Abend ist schön. Ich störe Sie ja nicht, Herr Präsident. Ich spreche ganz leise. Ich möchte Ihnen nur sagen, was ich tun würde, wenn ich heute Abend den ersten Preis gewinne. Das ist nicht möglich, lieber Henry. Sie gehören nicht zur Elite. Ich sage, wenn. Wenn ich zur Elite gehörte und hätte die besten Arbeiten geschrieben und die besten mündlichen Examen gemacht. Wenn meine Partnerin, sagen wir diese Dame, ebenfalls. Na schön. Also was würden Sie tun? Sie würden sich ein bisschen zieren und dann würden Sie sich feiern lassen und den Saphir besteigen. Heute Nacht würden Sie bereits an einem der kleinen Gucklöcher stehen und auf das Meer hinunterschauen, während der Saphir computergesteuert langsam die Erde verlässt. Nein, Herr Präsident, ich würde den Saphir nicht besteigen. Ich würde fliehen. Sie würden nicht weit kommen. Soll das heißen, man würde mich, uns, mit Gewalt? Natürlich nicht. Aber wir müssen damit rechnen, dass das auserwählte Paar im letzten Augenblick die Nerven verliert. Es mag sein, dass über das Unternehmen Archem Eliterium bereits Gerüchte umgehen. Die jungen Leute sind gespannt. Wahrscheinlich träumen sie davon, das Paar der Zukunft zu sein. Aber die Tatsache, dass sie bereits heute Nacht... Wir müssen damit rechnen, dass sie um Aufschub bitten. Und der wird nicht gewährt? Auf keinen Fall. Es würde das ganze Unternehmen sinnlos machen. Auch Noah hat seine Arche gebaut, bevor der große Regen kam. Auch Noah... Henry, was fällt Ihnen ein, in meinen Schubladen herumzuwühlen? Ich suche einen Revolver. Sie haben doch einen Revolver, Herr Präsident. Natürlich nicht. Ich konnte nicht ahnen, dass in meinem Büro ein Wahnsinniger... Henry! Bitte? Nehmen Sie sich zusammen. Sie gehören nicht zu den Prüflingen und kein Mensch denkt daran, Sie auf den Saphir zu schicken. Sie sind ein Narr. Ja, ich bin ein Narr. Ich bilde mir ein, dass es zu der Katastrophe, von der Sie immer reden, nicht kommen muss. Außerdem würde es mir keine Freude machen, Sie zu überleben. Das Letztere ist Ihre Privatangelegenheit. Es würde mich aber interessieren, wie Sie, ausgerechnet Sie, die, ja sagen wir ruhig, die Katastrophe aufhalten wollen. Nicht ich allein. Aber ich und Sie und die Dame da. Und der Pförtner und die Prüflinge und die Büroangestellten. Die Leute auf der Straße und in den Kaufhäusern. Die Studenten und die Schüler und die Soldaten. Und der Herr Pfarrer und das Waisenkind. Herr Präsident... Sie hören mir nicht mehr zu. Doch, Henry, ich höre Ihnen zu. Sie haben die unverzeihlichste aller Eigenschaften. Sie sind naiv. Übrigens, wo ist das Waisenkind? Es wartet auf dem Gang. Es schaut in sein kleines Notizbuch, in dem die Bestechungssummen aufgezeichnet stehen. Die Welt ist recht unvollkommen, nicht wahr, Herr Präsident? Mag sein, Henry, mag sein. Aber wir werden sie nicht ändern. Nehmen Sie den Hörer ab, Henry. Ja? Ich höre. Der Herr Präsident wird gebeten, zur Prüfungskommission zu kommen. Ja, ja. Sieben Paare nicht bestanden. Zwei Paare wegen eliteunwürdigen Verhaltens ausgeschlossen. Von den restlichen drei nur eins. Ja, ich höre. Es ist das Paar... Still, Henry! Still! Wir sind nicht allein. Ich gehe jetzt hinüber. Ich nehme an, dass die Dame ausgeschlafen hat. Wecken Sie sie und führen Sie sie in ihren Bungalow zurück. Um 19.45 Uhr haben alle Paare in festlicher Kleidung im großen Saal zu erscheinen. Und ich? Was soll das heißen und Sie? Das Büropersonal nimmt an der Feier nicht teil. Sie haben Gelegenheit, die Vorgänge auf dem Bildschirm oder im Rundfunk zu verfolgen. Inzwischen halten Sie sich zu meiner Verfügung. Sie können sich natürlich auch in den Garten setzen. Oder ein bisschen ausgehen. Wozu denn ausgehen? Und ein paar falsche Pässe besorgen und einen falschen Bart, damit das Paar, das Sie ausgewählt haben, nicht in die Arche muss. Damit es untertauchen und dafür leben kann, dass es zur Katastrophe nicht kommt. Jetzt reicht's mir aber, Henry. Wecken Sie die Dame. Ich gehe. Ich soll Sie wecken. Sind Sie wach, Fräulein Sieben? Fräulein Sieben. Ja, Fräulein Sieben. Und jetzt werde ich gehen und den Herrn Sieben holen. Und wozu das? Weil Sie zusammengehören. Weil Sie ein Paar sind. Weil Sie heute Nacht... Es hat geklopft. Soll ich mich wieder hinlegen? Nein, bleiben Sie sitzen. Sagen Sie herein. Herein. Der Herr Pfarrer. Ich komme aus der Sitzung. Störe ich? Nein, Herr Pfarrer. Sie stören nicht. Diese Dame und ich haben uns nichts mehr zu sagen. Henry. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, aber ich weiß nicht, was in den Herrn gefahren ist. Vor einer Viertelstunde hat er mir als Spiegel gedient. Als was? Als Spiegel. Vor 10 Minuten hat er mit dem Präsidenten gesprochen und jedes seiner Worte war für mich bestimmt. Herr Pfarrer, glauben Sie ihr nicht. Die Dame ist so gut wie verheiratet. Sie gehört zu dem Paar Nummer 7. Sie ist der weibliche Teil. Das sehe ich. Welches Paar haben Sie gesagt? Nummer 7? Wirklich Nummer 7. Gott segne Sie, liebes Kind. Danke. Ich meine, ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Pfarrer, aber ich möchte doch gerne wissen... Und ich wünsche Ihnen alles Glück. Ich bin nur ein alter Landpfarrer und wahrscheinlich finde ich die richtigen Worte nicht. Ich hätte mir niemals träumen lassen... Was hätten Sie sich niemals träumen lassen, Herr Pfarrer? Sie haben recht, Herr Sekretär. Ich bin nicht befugt, Geheimnisse... Trotzdem könnten Sie mich mit der jungen Dame ein bisschen allein lassen. Ich lasse Sie allein. Ich hole Herrn 7. Das Memento Mori. Es wird gespielt, um die Bevölkerung auf den Ernst der Lage und die Wichtigkeit des Unternehmens Arche Noir hinzuweisen. Es erschreckt Sie doch nicht? Keineswegs. Auch der Hausrundfunk bringt es jeden Tag mehrere Male. Es hört schon niemand mehr zu. Man kann es nicht abstellen, aber wenn Sie den Knopf etwas nach links drehen... Danke. Ich wollte mit Ihnen beten. Dann wollte ich Ihnen ein kleines Kreuz geben, das ich seit 40 Jahren bei mir trage. Es hat mich immer begleitet und viele Sterbende haben es geküsst. Auf dem Schlachtfeld? Ja. Wie ist das, Herr Pfarrer, auf einem Schlachtfeld? Wie ist es, wenn man aus seinem Unterstand herauskriecht und geht von einem zum anderen und alle, die man berührt, sind tot? Sie sind nervös, liebes Kind. Sie haben Anfechtungen. Und Sie, Herr Pfarrer, haben Sie keine Anfechtung? Sagen Sie zu allem Ja und Amen? Finden Sie es in der Ordnung, dass der größte Teil der Menschen bereit ist, zugrunde zu gehen und sich in den Tod schicken zu lassen, während ein dummes, junges Paar... Wenn es Gottes Wille Sie ist... Sie wissen genau, Herr Pfarrer, dass Gott damit nichts zu tun hat. Dass er uns nicht gerufen hat, wie möglicherweise den alten Noah, und dass die Menschen von heute ihre Sintflut selber machen. Wenn es Gottes Wille ist... Und wenn es Gottes Wille gar nicht wäre? Wenn nur einer da sein müsste und ein zweiter und ein dritter und ein hundertster und ein tausendster, der überzeugt davon wäre, dass Gottes Wille das Leben ist und nicht der Tod. Wenn Sie das wären, Herr Pfarrer, wenn Sie das predigen würden, ein Kreuzzug gegen den gewaltsamen Tod. Ich, liebes Kind? Nein, ich nicht. Ich bin zu alt. Ich lese die Messe. Ich taufe die Kinder. Ich versehe die Sterbenden. Ich bin froh, wenn ich das noch leisten kann. Jeden Tag danke ich Gott. Sie danken Gott. Ich danke Gott nicht. Und ich bete auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Gott vom Messopfer nicht satt wird und noch etwas mehr braucht als das Gebet. Nur herein, meine Herren. Herr Pfarrer, Fräulein 7. Ich freue mich, Sie noch hier zu finden. Ich darf meine herzlichsten Glückwünsche... Nein, nein, ich darf noch nicht. Aber es ist mir eine Ehre. Meine Herren, es ist eine Ehre für Sie, gerade dieser jungen Dame und dem Herrn Pfarrer die Saphir-Hymne vorzusingen. Der Text stammt von einem Deutschen. Er ist in 4 Sprachen übersetzt. Eine Art Generalprobe, müssen Sie wissen. Wie bitte? Ich gebe das A. Ah, Sie geben das A, ich verstehe. Wer hat dich, du stolzes Band, hergeführt auf blauen Wogen? Schall und Eisen will ich loben und den menschlichen Verstand. Gottes Zorn zu überstehen und auf neu beblühten Matten einig Gut so, gut so. Recht ergreifend. Sie singen die Hymne zweimal. Einmal bei der Feier und dann noch einmal nachts an der Burte. Jetzt gehe ich mit Ihnen in den Saal. Kommen Sie mit, Herr Pfarrer. Gottes Zorn auf neu beblümten Matten. Zum Spein. Alles zum Spein. Herein. Der Herr Sieben. Ich wundere mich, dass ich dich überhaupt gefunden habe. Ich weiß nicht, warum du wegläufst und dich hier versteckst. Zimmer des Präsidenten. Ja, im Zimmer des Präsidenten. Kein schlechtes Zimmer und kein schlechtes Versteck. Man erfährt hier einiges. Ich habe auch einiges erfahren. Von wem? Von einem jungen Mann, der mir den Weg gezeigt hat. Einem Sekretär. Du musst dich umziehen, komm. Noch nicht. Noch nicht gleich. Setz dich zu mir. Hier auf die Fensterbank. Oder willst du auf einen Stuhl steigen? Möchtest du es sehen, das Ding? Du weißt? Ja, ich weiß. Ich weiß, wozu sie das Ding gebaut haben und warum sie sich solche Mühe gegeben haben, uns alles, was wir hier gelernt haben, beizubringen. Ich weiß auch, dass die Wahl auf uns gefallen ist. Auf dich und auf mich. Und dass wir schon heute Abend... Das gebe ich zu. Mehr für dich als für mich. Ich habe es geahnt. Und hast mir nichts gesagt. Ich konnte ja nicht wissen, dass wir so gut abschneiden. Hätte etwas dazwischen kommen können. Du hättest dich vergeblich gefreut. Gefreut? Dann nimmst du es so schwer, Maria? Nimm es nicht schwer. Denke, wir machen eine Hochzeitsreise. Eine Fahrt ins Blaue sozusagen. Wir sind endlich allein. Furchtbar allein. Ich verstehe dich nicht. Immer hast du dich beklagt, dass ich zu viel arbeite. Auf dem Saphir habe ich den ganzen Tag Zeit. Wenn eines Tages... Sprich es nur aus. Ich meine, dann sind wir noch da. Ja, dann sind wir noch da. Wir klettern aus dem Saphir und betreten die Erde. Auf der Erde, die wir betreten, gibt es keine Blumen, keine Bäume und kein Gras. Es stehen keine Häuser da. Und was wir anfassen, ist tot. Wir fangen von Neuem an. Wir säen und bauen. Wir lehren unsere Kinder. Wie heißen sie? Wie heißt wer? Unsere Kinder. Wie du willst. Es gibt eine Menge hübsche Namen. Wir könnten sie Kain und Abel nennen. Der kleine Abel sucht sich aus den Grammophonplatten eine heraus, die spielt er immer wieder. Es ist ein Choral und er heißt Lobe den Herrn. Der kleine Kain lässt sich von den Elektronengehirnen die dort gespeicherten Anweisungen zum Bau einer Haarbombe geben. Wir säen und pflanzen. Und noch ehe unser Acker Frucht trägt, ist alles schon wieder dahin. Sag so etwas nicht noch einmal, hörst du? Sag es nicht laut. Sie haben Vertrauen zu uns hier. Von all den 12 Paaren sind wir die einzigen, die ihren Anforderungen genügen. In ihren Augen sind wir stark und gesund und voll Hoffnung. Und sind wir das wirklich? Stark, gesund und voll Hoffnung? Natürlich nicht. Aber ich nehme an, das war immer so. Immer haben die jungen Leute den Alten das vorspielen müssen. Ein Traumbild ihrer Erinnerung. Ein Trugbild. Vielleicht. Komm jetzt, Maria. Hast du dein Kleid gesehen? Mein Kleid? Es liegt auf deinem Bett. Es ist aus weißer Seide. Du wirst sehr schön darin aussehen. Es ist auch ein Strauß aus weißen Lilien dabei und ein Taschentuch aus Brüsseler Spitze. Sprichst du im Ernst? Natürlich. Warum? Weil du wie ein Verrückter sprichst. Wie einer, der mit Gespenstern umgeht. Wie wir miteinander sprechen, wenn wir auf die Erde zurückkehren und da ist nichts. Von weißer Seide und Brüsseler Spitzen. Denk doch nicht so weit, Maria. Es ist doch gar nicht gesagt, dass wirklich etwas passiert. Es kann sein, dass gar nichts passiert. Und dass sie uns eines Tages heimholen, wie Leute, die auf einer Insel ausgesetzt waren. Oder wie Leuchtturmwärter, die zu alt sind, um ihr Amt zu versehen. Das kann wohl sein. Aber das kommt nicht von selbst. Dazu muss vorher etwas geschehen. Was muss geschehen? Es müsste einer da sein und ein Zweiter und ein Dritter und ein Hundertster und ein Tausendster, die alle überzeugt davon sind, dass Gottes Wille das Leben ist und nicht der Tod. Wenn der eine hinausliefe und der Zweite und der Dritte und der Hundertste und der Tausendste und alle riefen... Was denn, Maria? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir dann keine Arche mehr brauchten. Wir könnten sie verbrennen. Und das Feuer würde ein Freudenfeuer sein. Du könntest... Ich? Legst du das Feuer an? Das Freudenfeuer? Nein? Tust du es nicht? Natürlich nicht. Sei doch nicht kindisch, Maria. Bring mich nicht zur Verzweiflung. Siehst du die Scheinwerfer über der Düne? Das sind die Wagen der Gäste, die zu der Feier kommen. Ein Wagen nach dem anderen fährt vor. Die Leute vom Fernsehen sind da und machen die ersten Aufnahmen. Wir haben keine Zeit mehr, uns zu unterhalten. Maria, sie warten auf uns. Wir könnten fliehen. Ich bin kein Deserteur. Ich bin auch kein Brandstifter und kein Marktschreier. Ich tue, wozu man mich verpflichtet. Das ist nichts Besonderes. Das haben vor mir schon viele getan. Ja, das haben schon viele getan. Aber ich dachte... Du kannst doch nicht gedacht haben, dass ich mich benehme wie ein Narr. Nein. Nein. Also komm. Ich gebe dir ein paar Tabletten. Wenn du die geschluckt hast, erscheint dir alles in einem anderen Licht. Guten Abend, Herr Sekretär. Sie wollen uns holen? Nein, ich wollte Sie nur noch einmal ansehen. Sie und das Fräulein Braut. Na schön, sehen Sie uns an. Kommen Sie denn nicht zur Feier? Nein, ich bleibe hier. Ich bediene das Telefon. Ich höre mir die Reden im Rundfunk an. In der Nacht steige ich auf einen Stuhl und sehe zu wie der Saphir. Komm, Maria. Komm, Maria. Komm, Maria. Das hätte ich sagen mögen. Aber er sagt es. Er schiebt seine Hand unter ihren Arm, und wenn sie in ihrem Zimmer sind und sich angekleidet haben, macht er ihr den Reißverschluss zu. Wir haben in der Schule einen gehabt, so einen Streber, einen Vernünftigen. Der hatte das schönste Mädchen. Ich war der Spaßmacher. Und das schönste Mädchen hat über mich gelacht. Aber dann hat der Streber gerufen und sie sind fortgegangen. Hand in Hand. Gestatten? Mit wem reden Sie, Henry? Mit meiner Wenigkeit, Herr Cliff. So etwas kommt vor. Wo ist der Präsident? Er führt die Gäste auf ihre Plätze. Er hat eine Art von Uniform an und wird fotografiert. Also hat er keine Zeit, uns zu stören. Wir werden uns in seine besten Sessel setzen und seinen Cognac trinken. Hier ist die Flasche und hier sind die Gläser. Setzen Sie sich, Cliff. Aber vorher drücken Sie die Taste. Das Fernsehen? Nein, den Rundfunk. Ich will nicht sehen. Ich will nur hören. Hören, ob... Herrn, Sie müssen sich noch einen Augenblick gedulden. Wir alle müssen uns gedulden. Das Paar ist noch nicht erschienen. Dieses Paar, das uns in Kürze verlassen wird, um... Ich muss mich unterbrechen. Ich höre Stimmen und Schritte vor der Flügeltüre. Nein, nein, es ist noch nichts. Noch kein Schimmer der weißen Seide, in die die Braut gekleidet sein wird, während der Bräutigam in feierlichem Schwarz eine Gardenie im Knopfloch den Ernst der Stunde gewissermaßen symbolisiert. Der Präsident ebenfalls im Frack, aber in einem mit Eichenblättern bestickten. Ja, der Präsident ist noch einmal hinausgegangen, aber er ist keineswegs beunruhigt. Sein Gesicht strahlt und wo er vorübergeht, lächeln die Menschen ihm zu. Es ist sein Werk, meine Damen und Herren, was wir hier feiern. Es ist auch ihr Werk, ihre großherzigen Spenden. Nein, nein, noch immer nichts. Noch immer nichts. Letzte Blicke der Damen in zierliche Spiegelchen. Blicke aus schönen Augen, die sich vielleicht bald umfloren werden. Ja, meine Damen und Herren, es ist eine erhebende Stunde. Aber auch eine schwere Stunde. Von allen in die engere Wahl gezogenen Paaren hat nur dieses eine. Wir wollen Sie begrüßen, unsere jungen Leute. Jetzt, jetzt, der Präsident kommt zurück. Er führt den jungen Mann an der Hand, Herrn Sieben, wie wir ihn im Eliterium genannt haben. Ja, nur den jungen Mann vorläufig. Er flüstert mir etwas ins Ohr. Die Braut wird gleich nachkommen. Sie ist mit ihrer Toilette ein echt weiblicher Zug, meine Damen und Herren. Ein liebenswürdiger, ein rührender Zug der jungen Dame, die heute Nacht ihre Fahrt antreten wird in die Zukunft, während sie vielleicht die Zukunft meine Damen und Herren, schon unter dem Herzen. Hören Sie den Beifall, meine Damen und Herren. Ein Sturm, ein Orkan. Noch ist die Braut nicht erschienen, aber der Präsident winkt der Musik. Der Kapellmeister hebt seinen Taktstock. Die Musik spielt. Henry, Sie haben abgedreht. Ich höre nichts mehr. Nein, Sie hören nichts mehr. Gehen Sie hinüber. Ich nehme an, dass das Aufsichtspersonal seine Plätze verlassen hat. Vielleicht ist auf der Galerie noch ein Platz für Sie. Vielleicht kommen Sie noch zurecht, um die Braut eintreten zu sehen. In weißer Seide, mit einem Taschentuch aus Brüsseler Spitze. Ich gehe. Ich versuche es. Kommen Sie mit. Nein, ich komme nicht mit. Ich muss das Telefon bedienen. Ich muss die Besucher empfangen. Unsinn, Henry. Was für Besucher sollten jetzt, in diesem Augenblick? Maria! Was fällt Ihnen ein? Warum sind Sie noch nicht im Saal? Ich war schon beinahe dort. Ich bin mit meinem Herrn Sieben gegangen, bis in die Vorhalle, bis zur Tür. An der Tür bin ich wieder umgekehrt. Ich hatte eine Laufmasche im Strumpf. So. Eine Laufmasche. Das ist kein Grund. Eine Laufmasche ist kein Grund. Sie wollen doch nicht ausrücken, Maria. Vielleicht will ich ausrücken. Vielleicht will ich mich retten. Sagten Sie nicht, dass wer den Preis gewinnt, verloren sei? Ich meinte das nicht so, Maria. Ich wollte Ihnen keine Angst machen. Vielleicht ist das die Rettung, wenn Sie heute Nacht... Setzen Sie sich nicht hin, Maria. Gehen Sie. Ich will mich setzen. Ich will feststellen, ob ich mich verhört habe. Verhört? Wann? Als ich jemanden davon reden hörte, was er tun würde, wenn er der Auserwählte wäre. Es ist merkwürdig, aber es kommt mir so vor, als hätte dieser jemand gesagt, er würde fliehen. Er deutete auf eine Dame, die hier auf der Couch lag und sich schlafen stellte und sagte, er wolle mit dieser Dame fliehen. Danach erklärte er, wie er die Menschen davon überzeugen wolle, dass die neue Sintflut nicht Gottes Wille, sondern einzig und allein der Menschenwille sei. Das habe ich nicht gesagt. Dann habe ich es gesagt. Ich habe gesagt, was du gemeint hast und du hast gesagt, was meine Überzeugung war. Wir waren wenigstens eine Stunde lang ein Herz und eine Seele. Wundert es dich so sehr, dass ich zurückgekommen bin? Hast du nicht vielleicht darauf gewartet? Ich habe gewartet, Maria. Aber nur, weil ich ein Narr bin. Ich habe vergessen, dass du... dass sie... Wir müssen gehen. Wie ich gehört habe, gibt es hier im Hause eine Sirene. Wenn die in Tätigkeit gesetzt wird, umstellt die Polizei das Haus. Ja, Maria. Wir wollen gehen. Ich stelle das Radio wieder an, damit man unsere Schritte nicht hört. Die Kapelle spielt noch immer den Hochzeitsmarsch. Aber sie spielt ihn für uns. Für ein Paar, das nichts ist als ein Herr Jemand und ein Fräulein Jemand. Ein x-beliebiges Paar. Sie hören, meine Damen und Herren, den Hochzeitsmarsch. Er ist schon dreimal wiederholt worden. Man wartet noch immer auf die Braut. Der Präsident ist aus dem Saal geeilt. Einige Herren und Damen, darunter die Eltern der Braut, begleiten ihn. Es scheint, man befürchte, dass die Braut ein vorübergehendes Unwohlsein befallen hat. Es ist aber auch nicht unmöglich. Es ist, sage ich, beklagenswerterweise auch nicht unmöglich, dass ein verbrecherischer Akt... Nein, nein, meine Damen und Herren, wir wollen das nicht annehmen. Es sollen aber, wie mir der Polizeipräsident eben ins Ohr flüstert, alle Vorkehrungen getroffen sein. Wenn die Dame nicht gefunden wird, so werden wir... Henry! Wo stecken Sie den Mann? Wenn Sie den Herrn meinen, der da vorhin im Zimmer war? Ja, den meine ich. Nämlich, ich weiß, wo der ist. Du weißt das? Wer bist du denn überhaupt? Ich bin das Waisenkind. Das Waisenhaus ist ganz nah von hier. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, rechts. Es interessiert mich nicht im Geringsten, wo das Waisenhaus ist. Ich suche meinen Sekretär. Da, wo es das Waisenhaus steht, war früher eine Festung. Da gibt's unterirdische Verliese und Gänge, die sich unter den Dünen hindurchziehen. Ein solcher Gang. Ach, du machst mich verrückt mit deinen Räubergeschichten. Die Braut ist verschwunden. Die anderen Paare sind untauglich. Wir wissen nicht, wen wir auf den Saphir schicken sollen. Das ganze Unternehmen ist im Eimer. Einer dieser Gänge mündet im Gartenhof, hinter einem Lorbeergebüsch. Der ist bei der Anlage vom Gartenhof zugeschüttet worden. Aber es war ganz leicht. Was war ganz leicht? Für wen war es ganz leicht? Für mich natürlich. Der Präsident hat ein bisschen geholfen. Was redest du für einen Unsinn? Ich bin der Präsident. Na, der Präsident ist ganz jung. Er ist recht witzig und hat eine schöne junge Frau. So, eine schöne junge Frau. Was hat sie denn angehabt, die schöne junge Frau? Zuerst nichts Besonderes. Rock und Pullover, grau. Was heißt zuerst? Ja, heute Nachmittag, als ich die Helmchen ziehen sollte. Heute Abend war die Dame in weiß. Sie ist mit dem weißen Kleid in den Boden reingekrochen und hat sich ziemlich schmutzig gemacht. In den Boden? Mit meinem Sekretär? Mit dem Herrn Präsidenten. Wie es nachher auf der anderen Seite rauskommen sind, haben sie sich geküsst. Ich verstehe. Ich könnte dich prügeln, Junge. Ich werde dich prügeln. Warum? Du hast der Dame zur Flucht verholfen. Du hast verhindert, dass das auserwählte Paar seine Reise in die Zukunft antritt. Davon weiß ich nichts. Der Präsident hat gesagt, ich soll mich endlich einmal nützlich machen. Ich habe mich nützlich gemacht. Ich habe die beiden aus dem Keller vom Waisenhaus ins Freie geführt und habe ihnen einen Wagen verschafft. Hören Sie? Was soll das? Der Fahrer von dem Wagen ist ein Freund von mir. Eben hat er mir ein Zeichen gegeben. Jetzt ist er dabei, die Fahrgäste aufzunehmen. Dann ist alles aus. Sagen Sie das nicht, mein junger Mann. Dein Präsident. Mein Präsident hat gesagt, es fängt alles erst an. Was ist das, alter Herr? Das ist die Sirene der Polizei. Die Polizei umstellt das Camp Eleutherium. Dein Präsident wird festgenommen. Aber er hat doch nichts getan. Vielleicht hat er nichts getan. Aber er war ein Narr. Er hat Narrenspossen getrieben und den Ernst der Zeit. Hörst du? Wohin läufst du, Kind?